Mein intellektueller Werdegang war in den deutschen Philosophen begründet, deren Übersetzungen aus der Zeitschrift des Westens ich durchgearbeitet hatte. Auf diese Weise und ganz nach meiner Art hatte ich eine Zusammensetzung und Auslegung des Schicksals Amerikas gemacht und kam dazu, von gewissen seltsamen und magischen Dingen zu sprechen, von denen ich selbst nicht sagen konnte, woher ich sie hatte. In einem Artikel einer der ersten Ausgaben der Zeitschrift »Das neue Zeitalter«, den ich mit »Jenseits des Narzissmus« betitelt hatte, stellte ich eine ganze Auffassung für das Menschen und der Welt dar. Ich erinnere, dass der in jenen Jahren sehr angesehene Dr. Ramón Clares Pérez mich anrief, um mich zu fragen, wo und wie ich diese Kenntnisse erworben hatte. Die Wahrheit ist, dass ich das selbst nicht sagen konnte. Auch und von jeher habe ich geglaubt, von den Riesen der Anden gesprochen zu haben und von einem mystischen heiligen Chile. Bevor ich mich entschloss, mit einer eigenen Zeitschrift zu beginnen, erinnere ich, Bardina besucht zu haben, ein unabhängiger, sehr interessanter Katalane, der in Valparaiso lebte, wo er eine Wochenschrift herausgab, die Internationale Woche, und der auch ein Anhänger der Achse war. In dieser Zeitung analysierte er mit großem Verständnis die militärischen Feldzüge Deutschlands. Dieser Katalane gefiel mir besonders, weil er ein erbitterter Feind Frankos und ein Anhänger Hitlers war. Er wusste, dass die Hitleristen, wenn sie den Krieg gewinnen, die Landkarte Europas reorganisieren würden, gemäß den völkischen Vaterländern, das heißt in ethnische und sprachliche Gruppen. Katalonien würde mit dem Languedoc und der Provenza vereint, unabhängig vom Norden Spaniens. Alle diese Regionen waren von den Westgoten vor dem 5. Jahrhundert besetzt worden. Bardina behauptete, dass die Bezeichnung Caudillo, wie man Franco gegeben hatte, um ihm einen gleichwertigen Titel mit dem Duce und dem Führer zu geben, von Caudo kommt, das Schwanz bedeutet. In meinem Buch »Das goldene Band – Esoterischer Hitlerismus« habe ich die Karte des neuen Europa, ein Plan der SS, veröffentlicht. Da kann man feststellen, was aus Katalonien werden sollte. Bardina hatte recht gehabt. Nach dieser freundlichen und sympathischen Begegnung bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass mein Kampf unabhängig sein muss, wenn ich meine Gedanken und meine Unterstützung, wie ich sie verstand, richtig ausdrücken wollte. So erschien am 3. Juli 1941 meine erste Nummer der Zeitschrift »Das neue Zeitalter«. In Chile ist nie vorher eine solche Zeitschrift wie diese erschienen und es wird auch nicht wieder eine solche herauskommen. Ich weiß es, nach dem Durchsehen der Ausgaben nach 40 Jahren ihres Erscheinens. Wie konnte so etwas in Chile veröffentlicht werden? Was da geschrieben wurde, ist nie vorher so ausgedrückt worden und wird hier auch nicht mehr geschrieben werden. Ich hatte die Zeitung seit den Jahren ihres Erscheinens nicht mehr gelesen und stelle fest, dass das, was ich hier in diesem Buch bis jetzt geschrieben habe, fast alles und viel mehr noch schon dort gesagt worden war. Die Wiedergabe des Mordes vom 5. September 1938 ist dieselbe, die Analyse der weltweiten Geschehnisse des Großen Krieges ist scharfsinnig in dem Maße, dass ich einige Details dieser neuen Auslegung berichtigen muss. Und ich frage mich, wie war es möglich, dass wir, obwohl noch so jung, im Besitze dieser zum Teil geheimen Kenntnisse waren? Und wieder muss ich an das Gedächtnis des Blutes, an die ewige Wiederkehr und an die unsichtbaren Führer denken, die uns von einem Jenseits aus leiten. Nichts von alledem, aber auch nichts wäre in Chile und anderen Nationen möglich gewesen ohne die Erscheinung Adolf Hitlers. Weil er es war, der diese Kenntnis, diese Aufklärung zuließ, auch über die besondere Geschichte dieses entfernten Landes wie das unsere. Ohne ihn hätten wir nichts veröffentlichen noch schreiben können über diese Enthüllungen in Chile. Man hätte es uns verwehrt. Nur die Angst vor einem möglichen Sieg des Hitlerismus in der Welt machte es möglich, dass man uns nicht umbrachte und dass die Zeitschrift »Das neue Zeitalter« weiter herausgegeben werden konnte. Natürlich existiert heute nichts mehr von alledem und es ist viel schwieriger, beinahe selbstmörderisch, die Prinzipien und Ideale aufrechtzuerhalten, sie wieder öffentlich darzulegen. Heute ist es Irrsinn, weiter treu zu sein. So denken die Chilenen und auch andere. Die Jugendlichen von heute verkennen alles, weil man ihnen die Wahrheit vorenthält. Sie wissen nichts von jenen vergessenen, grundlegenden Jahrzehnten in Chile und in der Welt. Ich bin vielleicht der Einzige, der ihnen diese Kenntnisse nahebringen kann. In der Nationalbibliothek gab es einen Sammelband der kompletten Ausgabe »Das neue Zeitalter« von der ersten Nummer des 3. Juli 1941 bis zur letzten des 7. Januar 1943. Irgendjemand hat diesen Band mitgenommen, eine Person, die ihn als nicht wieder aufzutreibendes Kleinod verwahren wollte. Dennoch gibt es Jugendliche, die sich dafür interessieren, die Wahrheit kennenzulernen. Ich selbst habe einige Exemplare eingebunden und mit Sackleinen eingeschlagen. Sie enthalten eine Einleitung und ein Schlusswort folgenden Wortlauts. Das Schicksal Südamerikas muss das der weißen Rasse sein, des arischen Geistes, die hier eine neue Landschaft und ein neues und weites Ausdrucksfeld finden und die von oben her diesen Schmelztiegel der Rassen leiten. Chile ist vom Judentum zerstört worden, das sich über die Freimaurerei anschickt, es heute dem Kommunismus auszuliefern. Das war geschrieben 1943. Aus diesem anscheinend geräuschlosen inneren Kampf im Schoße des Judentums wird Chile vernichtet werden. Es hat sich nichts geändert, denn in das neue Zeitalter wurde enthüllt, dass 1939 zu Zeiten der Volksfront 60.000 Juden nach Chile eingewandert sind. Man machte Geschichte mit dieser unseligen Tatsache. Seither sind jedoch viel mehr gekommen. Chile ist schon nicht mehr das Land der Chilenen, wenigstens derjenigen, die ihr Leben zu geben wussten für ein Ideal. In jener Einleitung und dem Schlusswort, als die Zeitschrift notgedrungen mit der Nummer 36 ihr Erscheinen einstellen musste, weil Chile 1943 die diplomatischen Beziehungen zu den Achsenmächten abgebrochen hatte, stand auch: In den folgenden Seiten werden kommende Generationen den dauernden inneren und äußeren Kampf einiger Chilenen finden, die ihr Vaterland geliebt haben, die sich anstrengten, damit die Zukunft nicht so unfruchtbar und schmerzlich würde, wie es für uns gewesen war. Wie gerne würde ich an dieser Stelle die Namen aller Redakteure festhalten, doch aus verständlichen Gründen ist dies noch nicht zweckmäßig. Doch eines Tages wird es möglich sein. Durch die Freimaurerei und das Judentum ist die Geschichte des Verrats und der Niederlage Südamerikas besser zu verstehen. Aber wir sind jünger als diejenigen, die heute die höchste Macht in Händen haben, und unsere Zeit wird kommen.